Hallo, ich heiße Magdalena. Ich bin Mehmet, Mehmet Korkmaz. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Und du? Ich komme aus der Türkei, aus Izmir.